In der Nacht vom 4. zum 5. Februar 1904 lag dichter Nebel über England. Nebel über der Stadt Dover, über dem dortigen Grand Hotel. Was ist? Mr. Hedges, Sir, bitte machen Sie auf! Wie spät? 3 Uhr, Mr. Hedges. Nachts? Natürlich, Mr. Hedges. Besuch für Sie, Sir. Ach, soll ich wieder verschwinden? 2 Herren, Mr. Hedges, aus London. Keine Presse. Aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Mr. Hedges. Sie wissen ja nicht, dass man... Smiley. Inspektor Smiley von Scotland Yard, Sie sind mein Besuch aus London. Zur Hälfte, Mr. Hedges, zur Hälfte. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ich aber gar nicht, Inspektor. Ich habe nämlich was gegen Leute, die mich mitten in der Nacht aufwecken. Ungewöhnliche Ereignisse erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, Mr. Hedges. Das ist was Schreckliches passiert. Lassen Sie mich, Inspektor. Ja. Sie da, Hedges oder wie Sie heißen, Sie müssen sofort aufstehen und Ihren Freund wecken, diesen Professor Van Dusen. Ach was? Warum wecken Sie nicht selber? Ach, wissen Sie, Sie kennen doch den Professor, Mr. Hedges. Schiss haben Sie, aber mich aus dem Schlaf zu reißen, das trauen Sie sich. Wer sind Sie überhaupt? Ja... Sie meine ich, den pensionierten Piratenkapitän mit der Augenklappe. Falls Sie in dieser unfeinen Weise auf die Tatsache anspielen, dass ich nicht mehr im Besitz meines linken Auges bin, dann lassen Sie sich gesagt sein, junger Mann, ich habe es in allen Ehren verloren. Für Königin und Vaterland. Vor 25 Jahren in der Schlacht von Ulundi, als ich an der Spitze meiner Ulanen... Gewiss, Sir G., gewiss. Ich bin sicher, Mr. Hedges wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ja. Mr. Hedges, ich habe die Ehre, Ihnen Sir G. Barnacle vorzustellen, Weiland, General der Kavallerie, heute Gouverneur des Tower zu London. Er muss den Professor konsultieren, in einer äußerst wichtigen und dringenden Angelegenheit. Ja. Was ist denn los? Das brauchen Sie nicht zu wissen, junger Mann. Stehen Sie schon auf. Langsam, ja? Ein Professor Dr. Augustus Van Dusen, eine Denkmaschine, einen Wissenschaftler und Amateurkriminologen von einsamer Klasse scheucht man nicht wegen irgendwelcher Kinkerlitzchen aus dem Bett. Aber wenn es um die Kronjuwelen geht... Mr. Hedges, wie haben Sie das erraten? Was heißt erraten? Pure Kombination, Logik, Analyse, Synthese. Nach dem guten alten Grundsatz, 2 + 2 = 4, immer und überall. Die englischen Kronjuwelen, das weiß jeder, werden im Tower aufbewahrt. Der Gouverneur des Tower taucht in heller Aufregung nachts in Dover auf, um den größten Kriminologen der Welt um Hilfe zu bitten. Den Kronjuwelen muss was passiert sein. Sie sehen, auch ein blinder Assistent findet manchmal ein kriminologisches Korn. Trotzdem bestanden Sir G. Barnacle und Inspektor Smiley darauf, den Meister höchstpersönlich zu sprechen. Ich tat ihnen also den Gefallen und schlich auf Zehenspitzen ins benachbarte Schlafzimmer des Professors. Der schlief den Schlaf des Genies und atmete friedlich durch die Nase. Ich beugte mich über ihn und flüsterte, Professor, ein Fall für Sie. Ein super Fall. Die Kronjuwelen sind futsch, Professor. Was Sie nicht sagen, mein lieber Hedges. Reichen Sie mir Schlafrock und Pantoffeln. Eine gute halbe Stunde später saßen wir im Nachtexpress. Wir fuhren zurück nach London, wo wir vor 3 Tagen aufgebrochen waren, der Professor und ich, um nach Frankreich zu reisen. Aber wir sind bloß bis Dover gekommen, weil die Fähre über den Kanal nicht fahren kann. Wegen Nebel. Erbsensuppe, Mr. Hedges. Nein, danke. Bitte? Erbsensuppe. So nennen wir Londoner den Nebel. Ja, von mir aus können Sie auch Haferschleim sagen oder Kloßbrühe. wird sich nur bald auflösen. Ist doch kein Wetter, so ein klammes, graues Geschlabber. Da muss ich aber sehr bitten, junger Mann. Unser Nebel ist eine uralte britische Institution. So britisch wie die Magna Carta, wie die Monarchie. Das warme Bier. Und damit, meine Herren, ist der unvermeidliche Topos Wetter wohl erschöpfend abgehandelt. Zur Sache. Sofern ich Mr. Hedge recht interpretiere, sind die Regalien der britischen Krone, volkstümlich ausgedrückt, die Kronjuwelen aus dem Tower zu London verschwunden. Absolut korrekt, Professor. Das heißt, die Kronjuwelen stimmt nicht ganz, es geht bloß um drei. Die drei wertvollsten. Die große Krone von 1838, den Reichsapfel und das königliche Zepter. Zusammen fast eine halbe Million Pfund. 2,5 Millionen Dollar. Ja. In der Tat? Und verschwunden kann man eigentlich auch nicht sagen, Professor. Krone, Zepter und Reichsapfel sind nämlich noch da. Leider sind sie falsch. Duplikate, Sergi? Jawohl, Professor. Wertlose Kopien aus Glas und Messing. Wertlos? Aber vorrangig gemacht, Professor. Mit dem bloßen Auge ist kein Unterschied festzustellen. Und dennoch wurde der Austausch bemerkt? Auf welche Weise? Wann? Gestern Abend. Um 6 wird der Tower für Besucher geschlossen, also etwa 17:45, durch die Putzfrau. Sie kennen sich aus, Professor? Mhm. Sie wissen, wie das im Raum der Kronjuwelen aussieht? Ja, ja. Klar wussten wir das. Wir waren schließlich schon mal da gewesen. Der Tower ist bekanntlich nicht ein einziges Gebäude, sondern eine ganze große Anlage von Burgen und Häusern und Plätzen und Türmen. Und in einem dieser Türme, dem Wakefield Tower, mitten in einem großen, runden Raum stehen zwei Vitrinen aus Stahl und Glas mit den weltberühmten englischen Kronjuwelen auf Plüsch und Samt. Bestens gesichert durch eine hochmoderne elektrische Alarmanlage und durch die ständige Anwesenheit spezieller Kontrollorgane in Pfannkuchenhüten und Pluderhosen. Beefeater heißen sie. Rindfleischesser. Warum, weiß kein Mensch. Wahrscheinlich wieder so eine uralte britische Institution. Auch die Putzfrau, die gestern Abend Raum und Vitrinen zu scheuern hatte, wurde überwacht. Vom obersten Beefeater persönlich, einem älteren Herrn namens Yorick. Nanu. Mr. Yorick! Ja, Mrs. Peabody? Das ist eine Fliege, Mr. Yorick, in der linken Vitrine. Unmöglich, Mrs. Peabody. Sehen Sie doch selbst, Mr. Yorick. Wie die wohl da reingekommen ist. Tatsächlich, Mrs. Peabody. Eine Fliege. Auf den Kronjuwelen. Das ist nicht statthaft, Mrs. Peabody. Wilberforce, stellen Sie mal kurz die Alarmanlage ab. Gerechtigkeit ist Genüge geschehen und somit... Mrs. Peabody, was tun Sie? Ach, das habe ich mir immer mal gewünscht, Mr. Yorick. Einmal im Leben die Krone von unserem König in der Hand halten. Ehrlich gesagt, ich habe sie mir schwerer vorgestellt. Was unterstehen Sie sich, Mrs. Peabody? Legen Sie die Krone zurück auf Ihren Platz, auf der Stelle, Mrs. Peabody. Regen Sie sich ab, Mr. Yorick. Hoppla. Mrs. Peabody, Sie haben seiner Majestät allerhöchste Krone auf den Boden fallen lassen. Ist ja nichts passiert, Mr. Jory. Nichts passiert, Mrs. Peabody? Nichts passiert? Und was ist das, Mrs. Peabody? Der Diamant, Mrs. Peabody, der große Diamant obendrauf. Zersplittert, Mrs. Peabody, in 1000 Stücke. Oh Gott, oh Gott. Oje, oje. Moment mal, Mr. Jory. Ein Diamant kann doch gar nicht kaputt gehen. Weil er doch viel härter ist als der Steinfußboden hier. Aber der Diamant ist kaputt, Mrs. Peabody. Dann ist es kein Diamant, Mr. Yorick. So? So? Und was tun wir jetzt, Mrs. Peabody? Jetzt sagen wir es dem Gouverneur, Mr. Yorick. Sir Guy Barnacle besah sich die Bescherung. Dann rief er Scotland Yard an, und zwar gleich den Chef der Kriminalabteilung, Commander Gore. Und der ließ seinen besten Mann kommen. Inspektor Smiley, Sie werden sich um die mysteriöse Affäre im Tower kümmern. Nehmen Sie mit, wen Sie brauchen. In erster Linie wohl Experten für Edelmetall und Edelsteine. Und klären Sie die Sache auf. Wie die Morde im Globetrotter-Club, im Chinesenviertel, im Savoy-Hotel, etc., etc. Gerade in den letzten Monaten haben Sie ja ganz exzellente Arbeit geleistet. Danke, Commander, danke. Allerdings, wenn ich ehrlich bin, gebührt der Verdienst an den genannten Fällen nicht nur mir, auch Professor Van Dusen. Richtig. Der große amerikanische Kriminologe. Der größte, Commander, der größte. Sagen Sie, Commander... Ja, Smiley? Falls sich auch dieser neue Fall als ungewöhnlich kompliziert erweist, habe ich dann Ihre Erlaubnis, den Professor hinzuzuziehen? Tja, er ist Ausländer. Ja. Und was noch schwerer wiegt, Außenseiter, Amateur. Aber ich verbürge mich für seine Diskretion, Commander. Nun gut, Smiley. Wenn Sie nach den ersten Ermittlungen nicht weiterkommen, nun gut. Scotland Yard rückte im Tower an und ermittelte. Die mitgebrachten Experten stellten fest, 3 Kronjuwelen waren gegen Kopien vertauscht. Von wem, wie und wann, das blieb ein Geheimnis. Und da fasste ich den Entschluss, mich an Sie zu wenden, Professor. Sir Guy war davon zunächst nicht sehr angetan. Das müssen Sie verstehen, Professor. Es geht um die Symbole unserer Monarchie, um nationale Heiligtümer von unermesslicher Bedeutung. Uralte britische Institutionen. Aber er ließ sich dann doch überzeugen. Ja, Hauptsache ist schließlich, dass die Kronjuwelen wieder rangeschafft werden. Wir brachten in Erfahrung, wo Sie sich aufhielten, Professor. Den Rest kennen wir, Inspektor. Der Austausch wurde also gegen 6.15 Uhr bekannt. Wann wurden Sie informiert, Sir Guy? 6:30, Professor, ungefähr. Scotland Yard, haben Sie wann angerufen? Etwa 10 Minuten später. Wann sind Sie im Tower eingetroffen, Inspektor? Genau 20:02, Professor. Weshalb so spät? Der Nebel, Professor, der Nebel. Auch eine Polizeidroschke kommt da nur langsam voran. Ja, ich verstehe. Und was geschah während dieser langen Wartezeit im Tower, Sir Guy? Erstmal Alarm für alle Beefeaters, Parole... Wakefield Tower besetzen und aufs Schärfste bewachen. Brunnen. Wie meinen? Brunnen, Sergei, zugedeckt, nachdem das Kind reingefallen ist. Und Sie, Sergei, was taten Sie selbst? Strategischer Rückzug in mein Herrenzimmer. Schock, wissen Sie, Professor. Ich muss mal tief durchatmen mit einer guten Havanna. Whisky auch? Jawohl, Mr. Hedge. Doppelstöckig. Was dagegen? London, Victoria Station, alles aussteigen. Vom Bahnhof stotterte sich eine Droschke mühsam und langwierig durch neblige Finsternis zum Tower. Am frühen Morgen, kurz nach 6:30, waren wir da. Eine Einladung von Sergei, uns in seinen Gemächern mit einem opulenten Gabelfrühstück zu erfrischen, schlug der Professor natürlich aus. Ihn zog es zum Wakefield Tower, zu den 3 falschen Kronjuwelen, die da auf ihn warteten, unter der Obhut des wachsamen Mr. Yorick. Exzellente Falsifikate, wie es denn anscheinend hat. Millimetergenau, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Sir. Exakt wie auf den Fotografien. Fotografien? Welche Fotografien? Diese hier, Sir. Lassen Sie sehen. Bei den hier dargestellten Objekten handelt es sich, wie ich annehme, um die Originale der 3 entwendeten Regalien. Das heißt um Krone, Zepter und Reichsapfel. Jawohl, Sir. Wann wurden die Fotografien angefertigt? Vor einem Vierteljahr von Lord Stanhope. Hatte ich ganz vergessen, die Fotografien. Ich nicht, Sir Guy. Während Ihrer Abwesenheit habe ich mir erlaubt, die Abzüge aus dem Archiv zu holen. Lobenswerte Initiative, Yorick. Danke, Sir Guy. Wer ist Lord Stanhope? Sie kennen Lord Stanhope nicht, Professor? Den Privatsekretär seiner Majestät des Königs? Was Sie nicht sagen. Der Privatsekretär des Königs von Großbritannien hat die Kronjuwelen fotografiert? Im Auftrag des Königshauses. Für eine interne Dokumentation. Aha. Wie ich sehe, hat er die Stücke wahrhaft gründlich dokumentiert. Er hat sie von allen Seiten aufgenommen, sogar von unten. Zu diesem Zweck muss er die Originale den Vitrinen entnommen haben. Hat er es ja. Ich hab's gesehen, ich war dabei. Das gehört zu den Aufgaben des Oberaufsehers. Gewiss. Bei sorgfältigem Vergleich der Fotografien mit den Falsifikaten lässt sich feststellen, dass auch minimale Unebenheiten der Originale aufs Exakteste reproduziert wurden. Selbst an Stellen, welche dem Auge eines Betrachters vor der Vitrine nicht sichtbar sein konnten. Hier, sehen Sie? Und hier, am unteren Rand der Krone. Das heißt, der Fälscher hat entweder direkt nach den Originalen gearbeitet... Absolut unmöglich. ...oder nach präzisen Fotografien, diesen Fotografien. Glauben Sie, Professor? Übrigens, einen Unterschied gibt es doch zwischen den echten und den falschen Kronjuwelen. Haben Sie ihn bemerkt, Professor? Sie meinen den nicht völlig geschlossenen kleinen Kreis, Inspektor. Eine Gravur, welche sich lediglich an den drei Kopien findet und nicht eben hervorgehobener Stelle. Genau, Professor. Wissen Sie, was das ist? Wissen Sie es, Inspektor? Oh ja, Professor. Wie es aussieht, hat diesmal der professionelle Kriminologe dem Amateur was voraus. Ausnahmsweise. Sehen Sie, Professor, eine gut gemachte Fälschung ist auf ihre Art auch sowas wie ein Kunstwerk. Und darum ist ein Spitzenfälscher stolz auf seine Arbeit und pflegt sie zu signieren. Mit seinem individuellen Zeichen. In der Tat, Inspektor. Und welcher kriminelle Künstler unterschreibt mit einem offenen Kreis? Poole heißt der Mann, Graham Poole, Spitzname Goldstück. Ein notorischer Falschmünzer und Kunstfälscher. Na, dann verstehe ich nicht, weshalb Sie den Professor und meine Wenigkeit aus dem Bett geholt haben. Der Fall ist doch klar, greifen Sie sich diesen Poole und... Nicht mehr nötig, Mr. Hedge. Wir haben ihn schon seit anderthalb Jahren. Haben Sie die Güte, sich ein wenig präziser auszudrücken, Inspektor? Goldstück Poole sitzt, Professor, in Pentonville, seit 1902. Verknackt zu 10 Jahren und darum kann er das Ding hier nicht gedreht haben. Sind Sie ganz sicher, Inspektor? Haben Sie sich im Zuchthaus Pentonville informiert? Nein, aber... Dann tun Sie es. Rufen Sie den Direktor an, auf der Stelle. Wenn Sie es unbedingt wollen, Professor. Smiley trottete los zum nächsten Telefon und als er 10 Minuten später zurückkam, sah er aus, als ob ihm jemand den dünnen Scheitel mit einer Keule glattgezogen hätte. Nun, Inspektor? Entlassen. Poole ist entlassen. Im November schon. Vor einem Vierteljahr, als auch die Fotografien angefertigt wurden. Spezieller Gnadenerlass des Königs. Überbracht von Lord Stanhope. Lord Stanhope. Höchst interessant, mein guter Smiley. Und seine jetzige Adresse? Halten Sie sich fest, Professor? Tower, London. Poole, natürlich. Wusste doch, dass ich den Namen kenne, habe den Mann persönlich angestellt. Als Gehilfe in der Rüstkammer im White Tower. Und da wohnt er auch. Sie haben ihn in der königlichen Rüstkammer angestellt, Sir G.? Bei den Vorstrafen? Er war mir empfohlen worden. Sehr empfohlen. Von Lord Stanhope. Woher wissen Sie? Sagten Sie, dieser Poole lebe im Tower, Sir G.? Sagte ich, Professor. Im Souterrain des White Tower, neben der Werkstatt. Worauf warten wir, meine Herren? Auf zum White Tower! Der White Tower liegt im Zentrum der großen Toweranlage. Das mächtige, viereckige Gebäude mit den runden Türmen an den Ecken, das Sie bestimmt von Ansichtskarten kennen. Wir mussten über ein paar Höfe, um ein paar Ecken, dann waren wir in einem schmalen Innenhof. Links das Haus des Gouverneurs, rechts der White Tower. Die unauffällige Holztür zur Werkstatt war verriegelt von innen. Wir klopften. Wir riefen. Und als keiner aufmachte, brachen wir die Tür auf. Licht. Machen Sie doch Licht, Smiley. Augenblick, Professor, Augenblick. Na, wo ist denn... So, hier. Hier liegt einer. Rührt sich nicht. Ja, das ist Goldstück Poole. Das Gesicht habe ich oft genug im Verbrecheralbum gesehen. Das war Poole. Sie haben recht, Professor. Er ist tot. Ermordet. Eine Stichwunde im Herzen. Doch Ich sehe keine Mordwaffe. Sind Sie blind, Professor? Wir sind in der Werkstatt der Rüstkammer. Mordwerkzeuge gibt's hier nun wirklich genug. Degen, Säbel, Hellebarden. Suchen Sie sich was aus. Bedauere, Sergei. Nichts von dem, was sich in diesem Raum anbietet, kommt in Frage. Die Wunde wurde durch eine Stichwaffe mit langer, dreieckiger Spitze verursacht. Und ein solches Gerät... ist weit und breit nicht zu entdecken. Keine Mordwaffe. Tür von innen verriegelt. Sieht aus wie ein typischer Van Dusen-Fall, was, Professor? So scheint es, Inspektor. Wie lange ist der Mann schon tot? Was meinen Sie, Professor? Ich meine nicht, Inspektor. Ich untersuche und ich weiß. Entschuldigung, Professor. Also, was wissen Sie? Nun, die Bildung von Leichenflecken ist deutlich wahrnehmbar. Rigor Mortis hat bereits die Oberschenkel erfasst. Dabei ist allerdings der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Leiche durch ihre Position direkt unter einem offenstehenden Fenster niedrigen Temperaturen ausgesetzt war. Was bedeutet... Verzögerung des normalen Erstarrungsprozesses. Sehr gut, mein lieber Hedge. Und sehr richtig, Sie sehen mich überrascht. Alles gut und schön, meine Herren, aber wann ist denn nun Goldstückpool umgekommen? Vor 14 Stunden, Inspektor. Das heißt, warten Sie mal, jetzt ist es... 9.10 Uhr, genau. Also gestern Abend, kurz nach 7. Bravo, Inspektor, ein Faktum von immenser kriminologischer Relevanz. Die Todeszeit, Professor? Also ich weiß nicht... Warum sollten Sie auch, mein guter Smiley? Lassen Sie uns festhalten, der gewaltsame Tod von Poole nicht einmal eine Stunde nach Entdeckung der falschen Kronjuwelen beweist, dass es sich bei Poole tatsächlich, wie schon nach der sogenannten Signatur zu vermuten, um den Fälscher handelt. Er hat die Duplikate hergestellt, hier im Tower, in dieser Werkstatt, gewissermaßen in der Höhle des Löwen. Klar, Professor, klar. Aber die Frage ist doch, wie hat er die Kopien in die Vitrine rein und die drei echten Stücke aus der Vitrine rausgekriegt? Eine Frage an Sergei Barnacle. An mich? Wieso? Haben Sie während des letzten Vierteljahres zugelassen, dass die Ihnen anvertrauten Regalien ganz oder zum Teil aus Ihrem Gewahrsam entfernt wurden? Und sei es auch nur für kurze Zeit? Nein, Professor, was denken Sie von mir? Niemals, Sergei? Doch, einmal. Aber das zählt nicht. Dies festzustellen überlassen Sie besser mir, Sergei. Berichten Sie. Worum ging es? Um die Parlamentseröffnung natürlich. Da trägt seine Majestät Krone, Zepter, Reichsapfel. Krone, Zepter, Reichsapfel. Genau die drei Stücke, welche entwendet und gegen Kopien ausgetauscht wurden. Wann fand die Parlamentseröffnung statt? Ja, vor ein paar Tagen. Vor 5 Tagen, am 31. Januar 1904. Aber dabei kann nichts passiert sein, Professor. Unsere nationalen Heiligtümer waren in den allerbesten Händen. Sie wurden hier abgeholt und nach der feierlichen Zeremonie pünktlich wieder abgeliefert vom Privatsekretär seiner Majestät. Lord Stanhope. Schon wieder Lord Stanhope. Lord Stanhope fotografiert die Kronjuwelen. Lord Stanhope holt Poole aus dem Zuchthaus. Lord Stanhope bringt ihn im Tower unter. Lord Stanhope hat die einzige Möglichkeit, die Originale gegen die Duplikate auszutauschen. Lord Stanhope. Immer wieder Lord Stanhope. Wir sollten seiner Lordschaft schnellstmöglich einen Besuch abstatten. Wo wohnt er? Werden wir sofort feststellen, Professor. Ein kurzer Anruf bei Scotland Yard genügte. Lord Stanhope wohnte im Westen, in Chelsea, nicht weit von der Themse. Sir Guy Barnacle blieb im Tower, um sich seinen Gouverneurspflichten zu widmen. Aber als wir, der Professor, Smiley und meine Wenigkeit, uns auf den Weg machten und schon fast am Löwentor am Ausgang des Tower waren... Professor! Inspektor! Warten Sie, meine Herren! Sieh mal an, Sir Guy, im sportlichen Sprint. Ja. Haben Sie es sich anders überlegt? Wollen Sie doch mit zu Lord Stanhope? Nein, nur was ausrichten. Ein Anruf von Scotland Yard. Gerade gekommen. Sehr wichtig, ganz neue Entwicklung. Sie sollen gleich vorbeikommen. Ja, dann werden wir wohl einen kleinen Umweg machen müssen. Lord Stanhope wird uns ja nicht weglaufen. Hoffen wir es, Inspektor. Thank you. Stunde Bummelfahrt im Nebel erreichten wir Scotland Yard. Falls Sie nicht wissen, wo das berühmte Hauptquartier der Londoner Polizei liegt, in Whitehall, am Victoria Embankment, gegenüber Westminster Hall. Und als wir ankamen, wollte niemand was von uns. Die telefonische Botschaft war offensichtlich falsch gewesen. So falsch wie die Kronjuwelen. Also weiter nach Chelsea. Noch eine Stunde. Dann waren wir in einer engen Straße zwischen kaum sichtbaren kleinen Backsteinhäusern. Frühes 18. Jahrhundert. Cheyne Walk ist eine historisch recht interessante Straße, meine Herren. Berühmte Leute haben hier gewohnt, Künstler und so. Der Schriftsteller Thomas Carlyle zum Beispiel. Oder Dante Gabriel Rossetti. Der Maler. Sie haben Ihren Beruf verfehlt, Smiley. Fremdenführer hätten Sie werden sollen. Nummer 16, wir sind da. Halten Sie an, Wachtmeister! Ja, nicht zu sehen. Und schon gar nicht zu hören. Was war das? Hörte sich an wie eins von diesen neumodischen Booten mit Verbrennungsmotor auf der Themse. Steigen wir aus. Sie warten hier, Wachtmeister. Öffnen Sie, Milord. Scheint nicht zu Hause zu sein. Glauben Sie wirklich, Inspektor? Brechen wir die Tür auf? Das dürfte nicht nötig sein, mein lieber Hedge. Die Tür ist offen. Tatsächlich. Dann treten wir doch näher, meine Herren. Als erfahrene Krimikenner ahnen Sie es schon, meine Damen und Herren. Wir waren wieder zu spät gekommen. Im geschmackvoll eingerichteten Salon von Lord Stanhope hing eine schmächtige Gestalt, gehüllt in einen Schlafrock aus roter Seide, an einem Strick vom Deckenbalken. Es war der Hausherr. Und er war, natürlich, mausetot. Selbstmord. Klare Sache. Glauben Sie, Inspektor? Sie etwa nicht, Professor? Eine umgestoßene Stehleiter? Keine Hinweise auf einen Kampf? Und hier ist ja auch der obligatorische Abschiedsbrief. Stanhopes Schrift. Ganz eindeutig. Jeder, der mal mit dem Hof zu tun gehabt hat, kennt diese Krakel- und Spinnenbeine. Nicht zu imitieren. Wenn Sie das sagen, Inspektor. Und verschreibt seine Lordschaft. Lesen Sie vor. Ich habe die Kronjuwelen entwendet. Allein. Sieh mal an. Ich habe Poole, meinen Helfershelfer, getötet. Ich übernehme die Verantwortung und ziehe die einzig mögliche Konsequenz. Das ist alles? Das ist alles, Professor. Keine Unterschrift? Nein, wozu? Was haben wir denn hier? Hedge? Professor? Mein Miniaturlaboratorium. Holen Sie es aus der Droschke. Sogleich, Meister. Eilen Sie! Ich eilte und brachte das berühmte Minilabor des Professors, die schwarze Tasche mit ihren mysteriösen wissenschaftlichen und kriminologischen Geräten, Stoffen und Ingredienzen. Dann half ich dem Inspektor, den dahingeschiedenen Lord abzunehmen. Und Van Dusen machte sich ans Untersuchen. Dabei interessierte er sich vor allem für den Hinterkopf des Toten, für seine Hände und für den Strick. Ein offizieller Strick, wenn Sie so wollen. Ein Strick aus dem Bestand der königlichen Marine, wie der eingearbeitete rote Faden unschwer erkennen lässt. Der allseits bekannte rote Faden. Eben dieser, mein lieber Hedge. Und von diesem Strick wurde oben am Balken ein Stück abgeschnitten, knapp am Knoten. Und zwar, nachdem dieser geknüpft wurde. Und was schließen Sie daraus, Professor? Später, Inspektor, später. Wenden wir uns nunmehr der Leiche zu. Anhand der klassischen Symptome, Zyanose, das heißt Blaufärbung von Lippen und Ohrläppchen, Austritt der Zunge, Schaum vom Mund und Nase, Verletzungen im Nacken- und Kehlkopfbereich etc. etc., lässt sich die Ursache des Todes von Lord Stanhope zweifelsfrei feststellen. Strangulation oder auch allgemeiner gefasst Asphyxie. Ja, und was heißt das in schlichten Worten für schlichte Gemüt? Erwürgen und ersticken, mein lieber Hedge. Ja, bitte. Ja. Selbstmord. Nicht so hastig, nicht so hastig, Inspektor. Des Weiteren lässt sich ein ausgeprägtes Hämatome, für Sie, mein lieber Hedge, Bluterguss, am Hinterkopf feststellen. Ach, merkwürdig. Nicht wahr, Inspektor? Und noch merkwürdiger ist das, was sich an den Händen des Toten findet. Sagen Sie bloß, keine Spuren vom Streik. Das ist ein Mord. Keine Sorge, Inspektor, die Spuren sind da in Form deutlich wahrnehmbarer Fasern. Und diese sind ohne jede Frage mit den Fasern des Stricks identisch, an welchem Lord Stanhope hing. So hat er den Strick in der Hand gehabt. Und das bedeutet, er hat sich selbst aufgehängt. Allem Anschein nach hat er dabei so fest zugefasst, dass er sich verletzt hat. Sehen Sie? Ja. Hier. Ja. In der linken Handfläche eine ziemlich tiefe Schnittwunde. Wo? Ach, da. Schwer zu erkennen. Überhaupt kein Blut. Und diese Tatsache, wertester Inspektor, dürfte die merkwürdigste unter all den Merkwürdigkeiten sein, welche wir an diesem Ort angetroffen haben. Was bringen Sie uns da, mein lieber Hedge? Hier habe ich gerade vom Boden aufgelesen. Neben der Tür ein Tuchstreifen. Die Enden sind zusammengeknotet. Ob das was zu bedeuten hat, Professor? Unbedingt, mein lieber Hedge. Vor allem in Verbindung mit der auf dem Abschiedsbrief fehlenden Unterschrift. Sie sehen da einen Zusammenhang, Professor? Sie nicht, Inspektor. Aber wie ich Sie kenne, halten Sie sich lieber an die festen Formen kriminologischer Ermittlungen, wie Lehrbuch und Schema Sie Ihnen vorgeben. Und wenn Sie damit meinen, dass ich Zahlen und Fakten der Spekulation vorziehe, dann haben Sie recht, Professor. Im Augenblick interessiert mich zum Beispiel die genaue Todeszeit von Lord Stanhope. Wenn Sie mir die... Mit Vergnügen, Inspektor, vor einer Stunde. Jetzt ist es 3:03, also um 12. Exakt. Etwa um 12:30 sind wir hier angekommen. Das heißt, wären wir nicht durch Nebel und vor allem durch den zwecklosen Umweg über Scotland Yard aufgehalten worden, hätten wir den Mörder womöglich noch angetroffen. Mörder, aber ich dachte... Sie dachten falsch, Inspektor. Lord Stanhope hat nicht Selbstmord begangen. Lord Stanhope wurde ermordet. Präziser, er wurde niedergeschlagen und im Zustand der Bewusstlosigkeit erhängt. Ja. Aber der Brief... Und was hat der Mord mit den Kronjuwelen zu tun? Wer ist der Mörder? Wer hat das gemacht? Warum und wozu? Und überhaupt? Alles zu seiner Zeit, meine Herren. Inspektor Smiley? Professor? Sie werden sich mittels dieses Wandtelefons mit Scotland Yard verbinden lassen, um die bei derartigen Anlässen übliche kriminalpolizeiliche Mannschaft hierher zu zitieren. Bis sie eintrifft, werden Sie, Inspektor, als Wächter am Tatort verbleiben. Und Sie, Professor? Ich werde zunächst zum Tower zurückkehren. Es gilt, dort und anderswo die Mosaik kriminologischer Aufklärung noch fehlenden Steinchen zu finden und an den rechten Platz zu setzen. Kommen Sie. Es wurde ein langer Nachmittag. Als wir wieder im Tower waren, zog Van Dusen sich für eine knappe Stunde ins ruhige Herrenzimmer des Gouverneurs zurück. Natürlich mit Erlaubnis von Sergi. Er wollte die gewonnenen Einzelerkenntnisse zu einem logischen System vereinen, sagte er. Gelegenheit für mich, was zu essen, wenn es auch nicht mehr war als ein Würstchen, am Imbissstand vor dem Löwentor. Dann spazierte der Professor durch das sogenannte Verrätertor runter zur Themse. Und da... Aber das werden Sie später erfahren, meine Damen und Herren. Alles zu seiner Zeit, wie ein gemeinsamer Bekannter gerade gesagt hat. Auch die weiteren Stationen, die er an diesem denkwürdigen 5. Februar 1904 ablief, werde ich vorerst für mich behalten. Musik. Springen wir gleich vor auf den Abend, 8 Uhr. Wenn ich Ihnen sage, dass sich um diese Zeit in Sorgis Herrenzimmer eine kleine Gesellschaft eingefunden hatte, bestehend aus dem Hausherrn, aus Inspektor Smiley, aus Oberbeef-Eater Yorick und der raumpflegenden Mrs. Peabody, dann wissen Sie Bescheid, meine Damen und Herren. Es folgt die Erleuchtung, die Aufklärung, das mehr oder weniger glückliche Krimi-Ende. Das Wort hat Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, die Denkmaschine. 3 Kronjuwelen wurden entwendet, meine Herrschaften. Krone, Zepter und Reichsapfel. Sie wurden entwendet und durch Kopien ersetzt. Diese wiederum wurden angefertigt von Graham Poole, einem Kriminellen, nach ihm zur Verfügung gestellten Fotografien. Aber das wissen wir doch schon, Professor. Erzählen Sie uns lieber, wie der Austausch über die Bühne ging. Und wann? Natürlich am 31. Januar, Inspektor, bei der feierlichen Eröffnung des Parlaments. Statt der ausgegebenen 3 Originale kamen 3 Falsifikate zurück und wurden im Wakefield Tower deponiert. Lord Stanhope, er hat die Stücke aus der Vitrine genommen und später wieder reingelegt. Eigenhändig. Ein nicht vorhersehbarer Zufall brachte schon wenige Tage später den kriminellen Austausch ans Licht. Zufall? Was heißt Zufall? Das war ich. Ich hab's rausgekriegt. Hm? Und Mr. Yorick. Aber der hat's erst später gemerkt. Gewiss, Miss Peabody. Die von Ihnen initiierte Entdeckung führte in direkter Konsequenz zum Mord am Fälscher an Graham Poole. Ihm würde Scotland Yard schnell auf die Spur kommen. Er würde Aussagen, Namen nennen. Das musste verhindert werden. Poole wurde getötet. Von wem, Professor? Von einem der Hintermänner. Hintermänner? Hintermänner. Selbstverständlich hat Poole nicht allein auf eigene Rechnung gearbeitet. Er war lediglich Handlanger, ausführendes Organ. Hinter ihm standen die Planer, die eigentlichen Täter. Die 3 Hintermänner. Und einer von denen hatte also Goldstück Poole umgebracht. Und wer, wenn ich fragen darf? Einer, welcher privilegiert durch seine Position frühzeitig von der Entdeckung des Austausches erfuhr. Sir G. Barnacle. Was reden Sie da, Professor? Sir G. ist doch kein Krimineller. Eine Persönlichkeit von Rang, Gouverneur des Tower, überall hoch angesehen, sogar bei Hof. Ach, wie kommen Sie darauf? 2 Tatsachen empfehle ich Ihrer Aufmerksamkeit, Inspektor. Und natürlich auch Ihnen, meine Herrschaften. A, die Zeit des Mordes, kurz nach 19 Uhr am gestrigen Abend. Nachdem Sir Guy informiert wurde, jedoch bevor Scotland Yard im Tower eintraf. Und B, den Modus operandi. Wie er es gemacht hat, meinen Sie? Das würde ich auch gern wissen. Tür von innen verriegelt? Keine Mordwaffe? Nachdem Sir Guy sämtliche Aufseher zum Wakefield Tower beordert und sich auf diese Weise freie Bahn geschaffen hatte, begab er sich von seinem Haus über den Hof zum White Tower. Er klopfte, so lässt sich vermuten, außen ans Fenster der Werkstatt, Poole öffnete und Sir Guy erstach ihn durchs offene Fenster. Geht nicht, Professor, geht nicht. Die Mauer ist über 1 Meter dick. Die Waffe, welche Sir Guy benutzte, ist 3 Meter lang, Inspektor. 3 Meter? So was gibt's doch nicht. Dann machen Sie die Augen auf, Inspektor. Sie sehen besagte Waffe vor sich. Hier, an der Wand, neben dem Kamin. Die Lanze? Die Sir Guy war Soldat, Kavallerist, Ulan, das heißt Lanzenreiter. Die vorschriftsmäßige Waffe der britischen Ulanen ist ein circa 3 Meter langer Bambusstab mit einer dreieckigen Stahlspitze. Nach seiner aktiven Zeit hat Sir Guy seine Lanze aufbewahrt als Souvenir. Und als er eine Mordwaffe benötigte, griff er, wie selbstverständlich, zum altvertrauten Gerät, welches er nach der Tat reinigte und wieder an seinen Platz hängte. Doch schon bei flüchtiger Examination, wie ich sie vor wenigen Stunden vorzunehmen Gelegenheit fand, zeigen sich an der Spitze Reste menschlichen Blutes. Des Blutes von Graham Poole. Nehmen Sie doch Stellung, Sir Guy. Oder wollen Sie nichts sagen? Ich wünsche, einen Toast auszubringen. Einen Toast auf seine Majestät. Es lebe König Edward der VII. Ja, was denn? Ist das alles? Mehr hat Sir Guy offenbar nicht zu sagen. Sehr aufschlussreich, finden Sie nicht, Inspektor? Ganz Ihrer Meinung, Professor. Also, wenn Sir Guy einer Ihrer 3 Hintermänner ist, wer sind dann die anderen? Da hätten wir zunächst einmal Lord Stanhope. Versteht sich. Wie Poole geriet auch er bereits in einem frühen Stadium der Untersuchung unter Verdacht. Und darum musste auch er wie Poole sterben. Wieder war Sir Guy Barnacle der Täter. Lord Stanhope sollte am Reden gehindert werden und als Sündenbock fungieren. Während wir im Londoner Nebel umherirrten, begab sich Sergei auf schnellstem Wege nach Chelsea. Ah. Tja, wie denn? Auf der Themse, Inspektor, in seinem Motorboot. Ich habe es vorhin inspiziert an seinem Liegeplatz vor dem Verrätertor. Und dabei fand ich unter anderem einen zusammengerollten Strick aus Marinebeständen, von welchem erst kürzlich ein Stück abgeschnitten worden war. Motorboot. Richtig. Als wir in Chelsea ankamen, hörten wir, wie ein Motorboot auf der Themse wegfuhr. Sergei, ohne jeden Zweifel. Akzeptiert, Professor. Aber wie hat Sergei das mit dem falschen Selbstmord gedreht? Den Abschiedsbrief hat doch Lord Stanhope selbst geschrieben. Den Ablauf des Geschehens, Inspektor, meine Herrschaften, können wir uns wohl folgendermaßen vorstellen. Sergei Barnacle betrat das Haus am Chen Walk und eröffnete dem darob höchst verstörten Lord Stanhope, Scotland Yard sei den Dieben der Kronjuwelen dicht auf den Fersen. Mein Gott, Barnacle, was sollen wir tun? Hören Sie zu, Stanhope. Ich habe mich entschlossen, die ganze Geschichte auf meine Kappe zu nehmen. Was? Ich werde ein Geständnis ablegen und dann mache ich ein Ende. Sehr nobel, Barnacle. Richtig heroisch. Naja, Sie sind ja auch Militär. Und ich bin bloß Zivilangestellter. Aber Sie müssen mir helfen, Stanhope. Sie sehen ja, ich habe den rechten Arm verstaucht in der Schlinge, kann nicht schreiben. Nehmen Sie mein Geständnis auf. Wenn es weiter nichts ist. So. Schießen Sie los. Ich habe die Kronjuwelen entwendet. Juwelen entwendet. Sehr gut, Barnacle. Knapp und präzise. Ich allein. Ich allein. Nach dem Diktat schlug Sergei Lord Stanhope nieder und erhängte ihn am mitgebrachten Strick. Danach, zu spät, fiel ihm ein schwerwiegendes Versäumnis ein. Es ist eine auch unter kriminologischen Laien bekannte Tatsache, dass eine Person, welche Selbstmord durch Erhängen begeht, stets mit Spuren des Strickes an den Händen aufgefunden wird. Um das Unterlassene nachzuholen, schnitt Sergei am oberen Knoten ein Stück des Strickes ab und zog es dem Toten durch die Hände. In der Eile so heftig, dass es zu einer Hautverletzung kam. Was der Täter nicht beachtete, aus der Wunde trat kein Blut aus. Ein sicherer Hinweis, dass sie keinem Lebenden, sondern einer Leiche widerfahren war. Sergei, wollen Sie sich jetzt nicht doch äußern? Ein Toast, meine Herrschaften. Auf König Edward den Siebenten. Ich verstehe Ihr Schweigen, Sergei. Aber ich versichere Ihnen, es ist unnötig und nutzlos. So nutz- und sinnlos wie die beiden von Ihnen verübten Morde. Vom wahren, vom eigentlichen Motiv, welches Sie dazu veranlasst hat, war bisher noch nicht die Rede. Soll ich es verraten? Ja, Professor. Reden Sie. Es ging und geht Sergei Barnacle darum, eine ganz bestimmte Person zu decken. Den dritten Hintermann. Ja, Direktor, den dritten Mann. Die Hauptperson. Die zentrale Figur im rätselhaften Geschehen um die entwendeten Kronjuwelen. Den Nutznießer, für den hochgestellte Persönlichkeiten wie Lord Stanhope und Sergei Barnacle, Persönlichkeiten von ansonsten unanzweifelbarer Honorigkeit, zu Dieben und Mördern wurden. Ihn galt es aufzuspüren. Mitnichten, mein lieber Hedge. Ich kannte ihn. Ich wusste, nur eine einzige Person kam in Frage. Diese galt es, mit den Auswirkungen ihrer Tat zu konfrontieren. Und um dies zu tun, begab ich mich zum Buckingham Palace. Seine Majestät, König Edward VII., ließ mich sogleich vor. Nicht allein, sondern in Gesellschaft einer Dame, bei welcher es sich nicht um Königin Alexandra handelt. Eine sehr gute Freundin, Mrs. Keppel. Du kennst Professor Van Dusen, Alice? Aber ja, Bertilein, du hast mir doch so viel ihm erzählt, wie er den großen Sherlock Holmes ausgetrickst hat. Damals beim Wettbewerb der Detektive. Alle Achtung, Professor. Sie sind wirklich ein Superdetektiv. Kriminologe, gnädige Frau. Amateurkriminologe. Na, Professor, was haben wir denn auf dem Herzen? Eine Bagatelle, Majestät. Besser gesagt, drei Bagatellen. Drei Kronjuwelen, welche Sie, Majestät, durch Ihren Privatsekretär Lord Stanhope und durch Sir Guy Barnacle, den Gouverneur des Towers, entwenden ließen. Von einem weiteren Täter, dem kriminellen Poole, gar nicht zu reden. Bertie Lyne, was muss ich da hören? Ich, Professor? Wozu soll ich sowas tun? Die Dinger gehören mir doch sowieso. Zweifellos, Majestät. Und weltbekannte Preziosen dieser Art sind nirgendwo auf der Welt zu veräußern. Eben. Man kann sie jedoch beleihen, wenn man wie Sie, Majestät, sich infolge kostspieliger Liebhabereien ständig in finanziellen Nöten befindet. Und wenn man wie Sie, Majestät, als notorisch unzuverlässiger Rückzahler gilt. Sie, Majestät, haben die Kronjuwelen bei Ihrem Bankier, Baron Rothschild, deponiert, als Pfänder für ein privates Darlehen, welches Ihnen ohne diese Sicherheitsleistung nicht gewährt worden wäre. Leugnen Sie es nicht. Baron Rothschild, von mir befragt, hat alles zugegeben. Letztere Behauptung, lassen Sie mich dies in Parenthese hinzufügen, meine Herrschaften, sprach nicht zur Gänze der Wahrheit. Ich hatte Baron Rothschild nicht aufgesucht. Was ich sagte, war Vermutung, fundierte Spekulation. Ein Bluff, wie Sie sich ausdrücken würden, mein lieber Herr. Wie ein ausgebuffter Pokerspieler, Professor. Und? Hat's was gebracht? Seine Majestät glaubte mir und bestätigte die von mir gegebene Darstellung in allen Details. Seien Sie nicht so streng mit Bertie, Professor. Was soll er denn machen? Dieses knickrige Parlament hat ihm nur eine schäbige Apanage von 500.000 Pfund bewilligt. Für ein ganzes Jahr. Wie soll er damit auskommen bei seinem vielen Interesse? Ein Gentleman muss die Zeit auch standesgemäß totschlagen. Man spielt, man wettet auf Pferde. Man liebt und man liebt. Aber davon hat ein Bücher, womit Sie ja keine Ahnung, Professor. Und was ich da mit den Kronjuwelen gemacht habe, Professor, zugegeben, die ganz feine englische Art war es nicht. Aber es war auch kein Verbrechen. Gestatten Sie mir, anderer Ansicht zu sein, Majestät. Ich berichtete dem König, was er noch nicht wusste. Die Entdeckung des Austausches und die beiden Morde, welche Sir Guy Barnacle verübt hatte, um den Ruf seines Monarchen zu schützen. Seine Majestät war peinlich berührt. Gott, Professor, es ist doch nicht meine Schuld, wenn der gute Barnacle überreagiert. Ich habe das nicht angeordnet. Sie tragen die Verantwortung, Majestät. Sie sind verpflichtet, die leidige Angelegenheit zu bereinigen, soweit dies möglich ist. Und wie mache ich das? Indem Sie die Kronjuwelen sofort auslösen, Majestät. Sie sind gut, Professor. Wo soll ich dann auf die Schnelle 300.000 Pfund herkriegen? Das ist Ihre Sache, Majestät. Geben Sie Baron Rothschild Anweisung, die 3 Pfänder auszuhändigen. Geschieht dies nicht, sehe ich mich veranlasst, die Affäre an die Öffentlichkeit zu bringen. Um Gottes Willen, tu, was er sagt, Bertie Lyne. Du hast schon genug Ärger mit den Zeitungen. Einverstanden. Aber dann verlasse ich mich darauf, dass Sie dicht halten, Professor. Die Sache bleibt unter uns. Nicht ganz, Majestät. Meine amateurkriminologische Ehre, mit welcher Sie, Majestät, beim Wettbewerb der Detektive höchst leichtfertig umgesprungen sind, darf nicht ein zweites Mal strapaziert werden. Der Fall muss gelöst werden. Die unmittelbar Beteiligten müssen die Wahrheit erfahren. Wie Sie damit umgehen? Diese Entscheidung liegt bei Ihnen, Inspektor, Mrs. Peabody, Mr. Yorick. Tja, und Sir Guy? Den muss ich dann wohl festnehmen. Sir Guy, was ist mit Ihnen? Sagen Sie was. Sir Guy wird nichts mehr sagen, Inspektor. Er wird auch keinen Toast mehr ausbringen. Und er wird nicht mehr für seinen König morden. Er ist tot. Lassen Sie, auch wenn dies nur eine Formsache sein dürfte, den Inhalt seiner Portweinkaraffe auf toxische Substanzen untersuchen, Inspektor. Hedge, ja? Leeren Sie die Tasche, welche Baron Rothschild mir übergeben hat. Wird gemacht, Professor. Die Kronjuwelen, meine Herrschaften. Der Fall ist abgeschlossen. Wissen Sie was, Professor? Der Nebel hat sich gelichtet. In der Tat, mein lieber Hedge. Wie spät ist es? 9:45, Professor. Wenn wir eilen, können wir den Nachtexpress nach Dover erreichen. Ab nach Frankreich, wo höchst Interessantes uns erwartet. Eiffelturm, Monsieur Jules Verne, der Großmeister der wissenschaftlichen Romantik. Nicht zu vergessen, ein geheimnisvolles Kinematographenatelier und eine Leiche im Schrankkoffer. Aber das, meine Damen und Herren, ist eine andere Geschichte. Professor Van Dusen und der dritte Mann. Kriminalhörspiel von Michael Kose.